Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Der Pirat hier, ich habe hier zwei Gäste, die wollen eine kurze Ankündigung machen für eine Veranstaltung, die demnächst in Soest läuft. Schieß doch mal los, was in Soest haben wir. Am 14.07. treffen wir uns in Soest, dort in der Adam-Kaserne. Und wollen über den Begriff Arbeit definieren. Was verstehen wir unter Arbeit? Der Hintergrund ist, dass der Begriff Arbeit sich in der letzten Zeit einfach gedreht hat. Die Leute verstehen etwas anderes darunter, als das, was eigentlich ist. Die Leute verstehen meist, wenn man über den Begriff Arbeit redet, Erwerbsarbeit. Sprich, morgens früh zur Arbeit gehen. Und mittags von der Arbeit wieder nach Hause kommen. Aber Arbeit ist viel mehr. Arbeit ist auch zu Hause die Hütte aufräumen oder sich um die Kinder kümmern. Das ist auch Arbeit. Und darüber wollen wir uns diskutieren, weil unserer Meinung nach der Begriff Arbeit falsch verstanden wird. Ja, und dadurch das ein oder andere Problem besteht, zu begreifen, dass nicht wer Erwerbsarbeit nicht nachgeht, ja, trotzdem arbeitet und somit auch was für die Gesellschaft tut. Wofür benötigt ihr den Begriff für eine zukünftige Fraktion, wenn du da eventuell einziehst? Du kannst das ja schneiden, ne? Also wir haben uns ja erstens im Programm gegen die Vollbeschäftigung ausgesprochen. Was heißt also nicht gegen die Vollbeschäftigung, sondern einfach gesagt, dass Vollbeschäftigung ein antiquierter Begriff ist und dass es eine Vollbeschäftigung in dem Sinne gar nicht mehr geben wird. Man darf natürlich auch nicht vergessen, gerade ganz viel die ehrenamtliche Arbeit, was natürlich auch eine Form von Arbeit ist und zwar eine, die eigentlich sogar der Gesellschaft viel mehr bringt als das, was man täglich jeden Tag leistet, wenn man, weiß ich nicht, ganz normal zu seiner Arbeit geht. Und das muss natürlich auch berücksichtigt werden und da wollen wir auch ansetzen. Wann und wo ist das denn so? Sag es nochmal zum Schluss. Also am 14.07.2013 in der Adam-Kaserne in Soest und wir fangen um 11 Uhr an und treffen uns um 10 Uhr. Wie immer. Gibt es eine Wiki-Seite dazu? Ja, es gibt eine Wiki-Seite. Cool, und werde ich dann verlinken. Ja. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.